Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Es lebe die Kommune, riefen Tausende und Tausende von Stimmen. Und die Käppis waren gehisst an den Spitzen der Bajonette. Und hunderte Fahnen wogten in der Masse der Bataillone. Ein Fest, ein brillantes Fest, ohne Zweifel. Aber ein kriegerisches Fest, auf das sich bald eine Sonne senken sollte, die rot war von Blut. Das Besondere daran war, dass die Hälfte davon eben aus der Arbeiterklasse kam. Also es war wirklich die erste Revolution auch in Frankreich, die eine proletarische Revolution war und wo das Proletariat die Herrschaft übernommen hat. Paris, März 1871. Aufbruchstimmung. Die Stadt erfindet sich wieder einmal neu. Vor wenigen Wochen erst wurde der Kaiser gestürzt, Napoleon III., jetzt die Nachfolgeregierung, die eigentlich Ruhe ins Land bringen sollte. In Paris weht nun die rote Fahne. Sie steht für eine Revolution, die in den Arbeitervierteln entstanden ist. Eine Regierung, in der die kleinen Leute das Sagen haben. Bis vor kurzem noch undenkbar. Möglich wird die Kommune erst durch die Wirren eines Krieges. Der deutsch-französische Krieg hat Paris heftig zugesetzt. Den ganzen Winter über wird die Stadt von den Deutschen belagert. Die Einwohner frieren bei minus 15 Grad, essen monatelang graues Kleiebrot. In Restaurants stehen geschlachtete Zootiere auf der Karte. Als der Friede schließlich kommt und die deutschen Truppen um Paris sich zurückziehen, sind viele unzufrieden. Die Bedingungen der Kapitulation sind hart. Wofür hat man denn nun den ganzen Winter gefroren und gehungert? Unter den kleinen Leuten brodelt es. Schon während der Belagerung schießen politische Clubs aus dem Boden. Dort darf jeder ans Rednerpult treten und sich über die noch nagelneue französische Regierung in Rage reden. In den roten Clubs traut man der jungen Republik nicht über den Weg. Dieser Republik, die geführt wird von Bürgerlichen und Kaisertreuen. Man fürchtet, dass die Monarchie in Frankreich wieder eingeführt wird. Die Regierung tut wenig, um die Unzufriedenen auf ihre Seite zu ziehen. So plant sie, Schulden einzutreiben und säumige Mieter aus den Wohnungen zu werfen. Dr. Mareike König vom Deutschen Historischen Institut in Paris. Wenn das durchgesetzt worden wäre, wäre ungefähr die Hälfte der Pariser Bevölkerung auf der Straße gestanden. Und auch bei dem Zahlungsverkehr, der während der Blockade ja eingestellt worden war, wenn man diese Schulden sofort hätte bezahlen müssen, wären also 40.000 Bankrotterklärungen gekommen. Und es war eben nicht nur die Arbeiter, sondern auch das kleinere und mittlere Bürgertum davon betroffen, die dann auch damit ins Lager der Unzufriedenen wechselten. Der bürgerliche Regierungschef Adolphe Thiers will Paris in Schach halten. Die Hauptstadt ist ein Unruheherd, ein schwer bewaffneter. Denn Paris hat sein eigenes Militär, die Nationalgarde, die Pariser Bürgerwehr. Seit der Niederlage gegen die Deutschen bekommen 200.000 Männer in Paris von der Regierung keinen Sold mehr. Ihre Kanonen lagern in den aufmüpfigen Arbeitervierteln Montmartre und Belleville. Das waren Waffen, die gehörten der Stadt Paris. Also diese Waffen wurden zum Teil mit Überspenden finanziert. Also da hat eben wirklich die Bevölkerung Geld gegeben, um diese Waffen kaufen zu können. Dem eigenen Verständnis nach gehörten sie Paris, gehörten sie der Nationalgarde.